الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen zum siebten Unterricht. بارك الله فيكم. Ich wollte noch einige Punkte hinzufügen zum letzten Unterricht über den Iman. Ihr müsst wissen, wenn Iman und Ihsan und Islam auf einmal erwähnt werden, dann hat jeder Begriff eine eigene Bedeutung. Dann sagt man, der Islam sind die offensichtlichen Taten, ja, wie die zwei Glaubensbekenntnisse, das Gebet, die Zakat, das Fasten, die Hajj. Ja. Und der Iman beinhaltet dann die innerlichen Dinge, die man verinnerlicht. Der Glaube, der Iman an Allah, die Malaika, also die Engel, die Bücher, die offenbarten Bücher von Allah, die Gesandten, der letzten Tag, die Vorherbestimmung, das Gute und Schlechte. Weil Ihsan ist dann, dass man Allah tabaraka wa ta'ala so anbetet, als würde man ihn sehen. Und wenn man ihn doch nicht sieht, dann soll man wissen, dass er dich sieht. Ja. Und ohne Zweifel, barakallahu fikum, wenn ein Begriff nur vorkommt im Koran oder in der Sunna, dann beinhaltet er auch den anderen. Yani wenn Islam kommt, beinhaltet er auch den Iman und auch Al-Ihsan. Ja, und das genauso bei dem Begriff Iman und auch bei dem Begriff Ihsan. Der Unterschied haben wir erklärt, was ein Muslim ist und was ein Mu'min ist und was ein Muhsin ist. Ja? Muslim ist das Mindeste, Mu'min ist der Bessere, der Vollständigere und Muhsin, könnte man sagen, ist der Perfekte. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns von ihnen sein lassen. Amin ya Rabbil Alamin. Und deswegen sagt Ahlus Sunnati wal Jama'a, wenn ein Muslim, ein Mu'min, eine große Sünde begeht, die ihn nicht aus dem Islam wirft, weil die Sünden sind zwei Arten. Einmal gibt es große Sünden und einmal gibt es kleine Sünden. Und bei den großen Sünden, barakallahu fikum, gibt es wiederum zwei Arten. Es gibt Sünden, die man begeht, dann hat man eine große Sünde begangen, ja, aber ist noch Muslim. Und dann gibt es eine Sünde, die man begeht, ja, die nennt man die Sünde, die Mukaffira ist. Ja, wenn jemand sie begeht, ist er raus vom Islam. Wie zum Beispiel, du betest andere neben Allah subhanahu wa ta'ala an oder du arbeitest mit den Kuffar gegen die Muslimin. Du kämpfst mit den Kuffar gegen die Muslimin oder hilfst ihnen gegen die Muslimin, ja, dass die Muslimin einen Schaden bekommen. Egal, ob es ein Hinweis ist oder egal, welche Art, sagen die Gelehrten des Islams. Sogar einige Ulama des Salaf haben gesagt, auch wenn man, barakallahu fikum, nur den Stift spitzt, von einem der Tawarid, indem man sie unterstützt gegen die Muslime. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So wissen wir jetzt, dass es zwei Arten gibt von Sünden, große und kleine. Und solange man diese Sünden nicht zu halal erklärt, bleibt man Muslim. Und bei den großen Sünden unterscheidet man wieder. Es gibt große Sünden. Wenn man sie begeht, ist man Muslim. Wie zum Beispiel Alkohol trinken, ja, wie Unzucht, ja, unehelicher Geschlechtsverkehr. Und andere Dinge. Und es gibt Sünden, ob du sie halal erklärst oder nicht, du bist raus. Ja, wie dass du andere neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, ja, oder dich über die Religion Allahs lustig machst oder über Allah und den Propheten oder gegen die Muslime arbeitest mit den Kuffar und ähnliche Dinge, worin es keine Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten des Islams gibt. Da haben wir gelernt, was sind die Sünden. Heute lernen wir inshallah ta'ala barakallahu fikum den Kufr. Was ist der Kufr? Der Kufr, barakallahu fikum, bedeutet, ja, islamisch gesehen, das ist das Gegenteil von Islam, das Gegenteil von Al-Iman. Und einige Ulama haben gesagt, Al-Kufr ist das Gegenteil von dem Iman und das sich abwenden von den Urteilen des Islams. Yani, von den Urteilen des Islams. Und Kufr kann man begehen, a'yadhu billah, durch einen bestimmten Glauben, eine Aussage oder eine Tat. Und ebenfalls auch den Nifaq. Und ebenfalls auch den Schirk. Darauf bekommen wir inshallah. Der Kufr bei Ahlus Sunnati wal Jama'a, der Unglaube, den wir gerade definiert haben, ist bei Ahlus Sunnati wal Jama'a in zwei Arten aufgeteilt. Der große Kufr ist genauso wie der Schirk, die Urteile in der Akhira und genauso auch in der Dunya. Und der kleine Kufr, das ist die zweite Art, ist genauso im Urteil wie der kleine Schirk. Ja, in diesseitigen und jenseitigen. beides ja auch eine gewaltige Sünde. Nur derjenige, der den großen Kufr begeht, ist raus vom Islam und seine Taten sind ungültig. Und wenn er auf den Kufr stirbt, dann ist er ewig in der Hölle. Ja? Der kleine Kufr eben nicht. Und allgemein gibt es eine Regel, sagt, wenn der Kufr erwähnt wird im Koran oder in der Sunna, so ist damit immer gemeint der große Kufr. Außer es gibt einen Beweis von Al-Quran und Sunna, der dies herunterstuft, dass es nicht der große Kufr ist, der aus dem Islam raustritt. Was ist der kleine Kufr zum Beispiel? Der kleine Kufr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Beschimpfen des Muslims ist Fisk, ja, ist Sünde, Übertretung, Ungehorsamkeit gegenüber Allah. Wa qitaluhu kufr, und ihn zu bekämpfen ist Kufr. Normalerweise wäre hier Al-Kufr, der große Kufr gemeint. Aber es gibt eine Aya, die bestätigt, dass das nicht der große Kufr ist, wenn zwei muslimische Gruppen gegeneinander kämpfen. Allah sagt, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قِتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Allah sagt, wenn zwei Gruppen der Mu'minin sich bekämpfen, so stiftet Frieden zwischen beiden. Obwohl sie sich bekämpfen, sagt ihr Allah, sie sind Mu'minin. Ja, sie sind Gläubige, sie sind Muslimin. Auch zum kleinen Kufr gehört, dass man rumschreit und sich beschwert, ja, dass jemand gestorben ist, A'udhu billah, oder das Schwören auf anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala, ja, solange man nicht das Geschwörte, yani höher sieht als Allah oder gleich wie Allah, A'udhu billah. Und es bedeutet nicht, dass man auf andere schwören darf, neben Allah, das Verbot, ja, oder dass man undankbar ist, oder dass man andere Dinge macht, die im Koran und Sunna als kleiner Kufr erwähnt werden. Einige Ulama sagten, jede Sünde ist Kufr. Natürlich, die Sünden teilen sich in zwei, wie wir gelernt haben. Einige davon bist du Muslim und andere, wenn du sie begehst, bist du raus. Möge Allah uns bewahren. Der große Kufr, Barakallahu fikum, ist der Kufr, wenn derjenige ihn begeht, ist er raus. Ist er Kafir. Ja? Tritt er aus dem Islam raus. Und das kann man entweder mit dem Herzen, mit der Aussage oder Tat begehen. Und es sind fünf Arten, Kufr und Takdib, dass du, möge Allah uns bewahren, etwas vom Koran verleugnest oder was klar und fest mit Ijma' auch von der Sunna überliefert worden ist. Oder Kufru Shak, dass du zweifelst an den Islam oder einer Aya oder dass du zweifelst, dass die Sunna von Allah ist. Oder Kufru Al-I'rad, dass du dich abwendest von den Dingen, die verpflichtend sind, dass du sie erlernst vom Islam und den Islam zu praktizieren. Ja, wie zum Beispiel, jemand will nicht beten. Er will nicht seine Religion lernen. Allah bewahre. Und mit dem Lernen ist gemeint die grundsätzlichen Dinge, die einen zum Muslim machen. Nicht alle Dinge im Islam. Und dann Al-Kufr al-Nifaq. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Ja, die Heuchlerei. Jede Art von der großen Heuchlerei. Darüber werden wir inshallah ta'ala sprechen. Das ist jemand, der sagt, er ist Muslim mit der Zunge, aber innerlich er ist Kafir. Und der Kufr, Al-Iba wal-Istikbar, ma'at Tasdiq, ja? Der Kufr der Verweigerung und des Hochmuts, trotz der Anerkennung Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Al-Kibr, der Hochmut ist, du siehst die Menschen als niedrig und, subhanallah, lehnst die Wahrheit ab. Ja? Und das ist eine Katastrophe, deswegen möge Allah tabaraka wa ta'ala uns bewahren. Ja? Jemand kann Kafir sein oder werden, auch wenn er sagt, er ist ein Muslim, aber er lehnt etwas von Allahs Buch oder der Sunna des Gesandten Allahs ab. Ja? Wie gesagt, und Hochmut bedeutet hier, er lehnt die Wahrheit ab. Er lehnt etwas vom Koran ab oder komplett den Koran. Ja? Oder er lehnt die Sunna ab. Möge Allah uns bewahren vor dem Kufr. Das sind fünf Dinge des Kufrs. Kufr, wie gesagt, kann man durch im Herzen begehen, mit der Aussage begehen und mit Taten begehen. Ja. Und da haben wir gelernt, wie man es mit dem Herzen begeht. Ja. Dass du etwas verleugnest von Islam. Okay. Oder mit der Aussage, ja. Mit der Aussage, na'udhu billah, dass du zum Beispiel den Islam beleidigst. Ja. Oder Urteile vom Islam beleidigst. Ja. Und mit der Hand, dass du zum Beispiel mit den Kuffar gegen die Muslimin kämpfst. Möge Allah uns bewahren. oder irgendwelche Dinge machst mit deiner Hand, die Unglauben sind. Und zum Herzen gehört auch zum Beispiel, dass du glaubst, dass jemand neben Allah das Recht hat, angebetet zu werden. Ja? Und Taten auch, dass du dich niederwirfst vor anderen, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und andere Dinge, möge Allah uns bewahren vor jeglicher Art des Kufrs und des Schirks und des Nifaks. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.